Das ist eine Podcast-Folge über unsere Lieblings-YouTuberInnen. Wir sind Ann-Sophie und Nuria. Und Nuria stellt auch direkt zuerst. Welche hast du dir jetzt ausgesucht? PBS Idea Channel. Idea Channel. Ja. Okay, cool. Genau. Du sagst uns einfach, wer der Idea Channel ist. Mhm. Warum also, du sie uns empfiehlst, ne? Ja. Und was haben wir gesagt, was dir gut gefällt? Ja, und wem ich es weiterempfehlen würde. Ja. Also zuerst muss ich zu Idea Channel sagen, es ist vom PBS Digital Studios. Die haben auch andere Videoreihen auf YouTube. Und aber jetzt Idea Channel wird von Mike Rugnetta gehostet und geschrieben. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und der hat zuerst im Internet so Videos zu Memes gemacht und dann auch bei Know Your Meme auf dieser bekannten Seite Vorstellungsvideos zu Memes produziert, wurde dann aber von PBS sozusagen eingeladen, dort auch ein eigenes Projekt aufzubauen, also noch mit anderen Leuten. Also es ist schon ein Team, aber er ist so das Gesicht dieses Channels. Und die offizielle Beschreibung ist, here's an idea, a PBS show that examines the connections between pop culture, technology and art. Also die machen Videos zu eben verschiedenen Popkultur, Technologie und Internetthemen. Und es sind eigentlich immer so kleine Essays, wo er dann wirklich sehr tief eigentlich sich bestimmte Aspekte aus einer medientheoretischen Meta-Perspektive anschaut. Aber es hat auch eben sehr oft Bezüge zu sozialkritischen Themen oder Social Justice Thematiken. Und was ich besonders interessant finde, dass er dann auch mit sehr vielen Texten und Konzepten aus der akademischen Welt, die wir aus dem Studium selber kennen, immer aufnimmt. Also philosophische Texte, Texte aus der Kulturtheorie, Medientheorie. Aber es gibt dann auch viele Sachen, die dann halt so aktuell sind. Da gibt es dann halt noch keine akademische Artikel dazu, aber da halt einfach im Internet Leute, die darüber schon genaueres geschrieben hat, die er dann auch mit einbaut. Und deshalb sind die Videos immer sehr up-to-date. Also die werden halt wöchentlich produziert. Jeden Mittwoch kommt ein neues Video. Und dann kann wirklich nur in so ein Woche Abstand, genau gerade ein aktuelles Thema wird dann aufgegriffen. Und so, ich finde bei diesen Videos noch die Art, wie es präsentiert wird, also visuell und auch vom Humor her sehr sympathisch. Also was speziell ist, dass sie immer so GIFs einbauen. Also es ist ja ein Video, aber so halt immer so neben seinem Gesicht sind dann immer so GIFs, die das halt so kommentieren oder unterstützen, so seine Argumentation, aber halt so oft sehr auf eine eher lustige Art. Und halt eben, weil es von PBS Digital Studios, da haben sie halt auch mehr Ressourcen, der hat immer noch ein Team, die dann diese Animationen und so weiter zur Verfügung stellen. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich dann diese Videos nicht nur hören will, sondern dass ich sie auch wirklich mir anschaue, auch wenn er eigentlich einfach redet. Aber das macht sie wirklich noch unterhaltsam. Zum Teil können aber dann die Themen, die sie besprechen, also da kann er dann sehr theoretisch und philosophisch werden, da kann ich noch nicht immer alles nachvollziehen. Also es ist dann sehr medientheoretischer, als man denkt. Also zuerst geht es irgendwie nur so um Fanfiction oder irgendwelche Blockbuster-Filme und dann ist man auf einmal so voll philosophisch, metatheoretisch drin. Also die Videos gehen dann etwa 10 Minuten, aber er kann da immer sehr viel Stoff einbauen. Und so als Beispielvideos habe ich zum Beispiel ein Video interessant gefunden, wo er mit dem Titel When Does Play Become Work, wo es um das Thema geht, dass man manchmal überfordert ist mit all den coolen Videogames und TV-Serien, die man eigentlich sehen müsste, aber dann wird man wie gezwungen und dann fühlt es sich eben, ab wann wird denn so etwas wie zur Arbeit, wie zu einem Muss, das man dann gar nicht mehr genießen kann. Oder dann hat er dort, wo wegen Legend of Korra, wo dort wegen diesen Beziehungen zwischen den zwei weiblichen Figuren hat er auch ein Video gemacht in Bezug zu Fanfiction. Dann wie, ob es zum Beispiel im Internet, ob man dort von Internet-Dialects reden kann. Also eben natürlich Popkultur, Internetkultur, Fankultur. Dann gibt es wieder Videos, wo es darum geht, wie zum Beispiel How Do We and the Sims Perform Gender? Also dann kommen feministische Themen mit rein. Und also es ist wirklich ein guter Mix von Popkultur, Medientheorie, Social Justice Aspekten. Und als Beispiel auch noch, dann kommen die Texte von Mark Horkheimer und Theodor Adorno oder von Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Henry Jenkins. Und ich immer so, oh, die habe ich ja genau jetzt gerade in der Vorlesung oder im Seminar auch besprochen. Ja, ich könnte noch ganz viele weitere Beispiele bringen, aber eben, wenn man einfach auf den PBS Idea Channel geht, sieht man eigentlich sofort irgendwelche Videos, die einem interessiert, weil es ist dann doch sehr breit gefächert und immer dann doch sehr präzise. Und man, ja, also man erkennt an den Titeln auch sofort, um was es geht, sodass man nicht, sodass man gut aussuchen kann, was man anschauen möchte. Ja, genau. Und würdest du sagen, dass trotzdem er sehr viel Theorie mit reinbringt, er es trotzdem dann verständlich erklärt? Oder also eigentlich schon. Es ist halt eben, weil es auf Englisch ist, kann es vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Und man muss die Konzepte vielleicht doch schon ein bisschen kennen. Also die Videos, wo dann eben Texte von Walter Benjamin besprochen wurden, konnte ich dann halt eher nachvollziehen, als wenn er philosophische Texte ansprach, die ich halt noch nie gelesen habe. Also es geht mal besser, mal weniger gut. Ja. Also für mich muss ich zugeben, ich kann es mir schwer vorstellen, wie es für jemanden ist, der damit noch überhaupt keine Verbindung hat, also dass die dann vielleicht wirklich überfordert sind, das kann ich mir schon vorstellen. Okay. Aber es hat sicher immer interessante Ansätze. Also eben die Idee des Channels ist es eben, solche spezielle Ideen mal in den Raum zu stellen. Ja, und dass man ja mal schauen kann, ob man von den Videos ausgehend halt nachschaut, worüber die überhaupt sprechen. Genau, also er verlinkt auch immer alles. Genau, er sagt dann immer im Dublidu, also unten in der Beschreibung, ist der Link zu diesem Artikel oder dort ist das Zitat und so weiter. Also sehr genau. Cool, also er lässt einen nicht hängen. Nein. Sehr gut. Ja. Und es hat zum Beispiel dann auch sehr praktische Videos, wo es dann um viele Muster oder Phänomene der Internetkultur geht, die extra so aufgebaut sind, dass man sie einfach weiterverlinken kann. Also zum Beispiel so typische Logical Fallacies. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man... Fallacies, genau das. So. Yeah. Also wenn so Streitdiskussionen aufkommen, was sind so die typischen, Ablenkungsmuster oder falsche Totschlagargumente, die eigentlich gar nicht funktionieren. Und da haben sie extra für jedes einzelne Beispiel ein einzelnes Video bereitgestellt, dass man das einfach verlinken kann. Oder dann auch über irgendwie The Laws of the Internet Explained, also dass er so Goodwin's Law zum Beispiel erklärt. Ich glaube, als ein Beispiel Lewis Law, das ist das Gesetz, das sozusagen Kommentare unter einem Artikel über Feminismus zeigen, genau wieso man Feminismus braucht. Dass er dann hat auch hier. Das habe ich kürzlich gelesen davon. Ja. Die finde ich halt sehr praktisch, weil da kann man innerhalb von 5 Minuten, wenn es jemand eben noch nie gehört hat oder was damit gemeint ist, kommt man dann nachher ganz sicher auch draus, um was es geht. Also immerhin so Social Justice-Themen hat er dann doch echt eine klare Einstellung, hat sich dort dann auch gegen Gamergate klar positioniert. Und was auch noch wichtig ist, sie gehen immer auf die Kommentare ein. Also sie machen immer am Schluss oder jetzt neuerdings immer auch extra ein Video, wo sie auf die Kommentare vom letzten Video, die so gute Ansätze oder gute Fragen oder so herausnehmen. Also die Leute, die dort einmal mitmachen, haben wirklich... sind auch, da merkt man, die kommen dann auch bei diesen Themen, haben auch gute Gedanken und gute Ideen. Also natürlich wählen sie sie aus, aber da hat es wirklich dann, also bin ich dann überrascht, dass da eigentlich sehr produktive Sachen entwickelt werden. Für YouTube eben eher ungewöhnlich. Deshalb für das lohnt sich es auch noch. Also ich habe das Gefühl, dass dort das Publikum dann schon auch ein angenehmeres ist für diesen Channel, obwohl er auch relativ erfolgreich ist. Also die haben dann schon auch 100.000 Views. Aber die Kommentare, mit denen kann man arbeiten, ja. Gut, dann stelle ich jetzt eine meiner Lieblings-YouTuberinnen vor, und zwar Lacey Green. Lacey Green ist Aktivistin für Sexualerziehung und zurzeit auf 2 Kanälen aktiv. Der eine Kanal ist direkt wie ihr Name, Lacey Green. Auf diesem Kanal betreibt sie eine Videoreihe, der Sex Plus oder eben Sex Positive. Und das ist eine Reihe, bei der sie selbst sagt, da geht es um Sexualität und Körper. Sie spricht über Beziehungen und Geschlechterverhältnisse. Und das, diese Videoreihe hat eine ganz klare Aufklärungsabsicht. Also sie erklärt viel und informiert über diese Themen. Dann ihr anderer Kanal ist MTV Braless. Das ist eine jüngere Serie. Ein jüngerer Kanal, den gibt es erst seit einem Jahr. Und da hat sie eine Sendung über Internet und Popkultur. Allerdings auch hier mit einem ganz starken Fokus auf die Themen, die auch bei Sex Positive Thema sind, das auch Sexualität, Körper, Beziehungen, Geschlechtsverhältnisse, Feminismus, aber halt immer im Zusammenhang mit Popkultur oder Internetkultur. Also bei MTV Braless kann es zum Beispiel darum gehen, Sexualität in den Harry Potter Büchern, kommt es überhaupt vor oder wie wird es da behandelt? Oder kürzlich hat sie auch über Mad Max, über den hat sie natürlich auch geredet, oder über den Film. Oder über Magic Mike XXL und über den Female Gaze, also ein filmtheoretisches Konzept, über den weiblichen Blick, im Gegensatz zum männlichen Blick, aber hat immer so mit Fokus auf Popkultur und Internet. Und Sex Positive, die andere Sendung, ist wirklich ganz klar, also nicht auf dieser Meta-Ebene, sondern da geht es ganz klar direkt um Sex und Sexualität und Körper. Und was ich da gut daran finde, ist, dass sie die unterschiedlichsten Themen angeht. Können kleiner gefasste Dinge sein, so wie, dass sie erklärt, was ist denn eigentlich der G-Spot? Gibt es den überhaupt? Oder dass sie aber auch weiter gefasste Sachen macht, wie über Transsexualität, was ja ein sehr großes Thema ist. Und häufig lädt sie dann, gerade auch zum Beispiel zu Transgender, Transsexualität, lädt sie dann Leute ein, die dafür Expertinnen sind. Und dann bekommt man dadurch halt nicht nur ihre Infos, die sie geben kann, sondern direkt auch neue Informationskanäle. Und ich würde sagen, eine der großen Stärken von Lacey ist, dass sie die Dinge sehr verständlich erklärt. Also man muss kein Anatomie-Genie sein, um rauszukommen, wenn sie zum Beispiel die Labia erklärt, sondern sie kann das wirklich sehr anschaulich und gut verständlich erzählen. Und der andere Punkt, also neben dieser Verständlichkeit, ist, finde ich, ihre Haltung. Ihre Haltung ist, trotzdem sie selber ja sehr viel weiß, finde ich sehr neugierig und auch humorvoll. Und dadurch nimmt sie, finde ich, das Thema doch wieder sehr ernst und auch ihre Zuschauerinnen ernst. Also man muss nie Angst haben, dass man ja eine Frage nicht stellen kann oder dass sie irgendwie abwertend über Dinge redet. Genau, und ich glaube, gerade dadurch, du hast vorhin auch erwähnt, die Kommentare, ich glaube, dadurch, dass sie so eine offene Haltung hat, trauen sich auch sehr viele Leute, ihr Fragen zu stellen. Und sie geht auf diese Fragen ein und auf diese Kommentare und macht dann teilweise auch extra Sendungen zu Themen, die oft abgefragt wurden. Ich glaube, Lacey Greens Channel ist für eigentlich sehr viele Leute interessant, also für die ganze Bandbreite an sexueller Identität. Weil auch wenn Leute sich jetzt eben nicht so stark jetzt für körperliche Sexualität und so interessieren, gibt es ja auch Themen, die einfach wieder eher auf die Beziehungsebene eingehen oder auf feministische Themen. Und ich glaube, was man wissen muss, ist, also Lacey Green ist auch Amerikanerin aus Kalifornien, das heißt, ihre Videos sind Englisch, aber sie hat sehr gute englische Untertitel, also nicht nur die automatischen YouTube-Untertitel, sondern extra dafür gemachte. Und sie hat gerade ein Projekt am Laufen, dass es auch Untertitel in anderen Sprachen gibt. Französisch hat schon einiges und ja, ich denke, Deutsch muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja. Dann würde ich sagen, dass es sehr viele Leute anspricht, weil eben auch die Themenbreite sehr groß ist. Und was ich speziell gut finde, ist, man muss nicht schon vorher irgendwie die richtigen Fachworte oder richtigen Stichworte kennen oder die richtigen Begriffe, weil teilweise weiß man ja, dass man sich für etwas interessiert an sich selbst, aber man weiß nicht so recht, was ist das eigentlich genau. Und ich denke, bei ihr kann man sehr gut einfach in ihren Kanal gehen und mal schauen, was hat es da überall und da, überhaupt. Und dann findet man entweder ein Thema, das einen spontan interessiert, oder man findet etwas und denkt, darüber habe ich mir doch schon Gedanken gemacht, vielleicht ist das das. Also vielleicht hat jemand keine konkrete Vorstellung, zum Beispiel eben, was ist überhaupt eine Vagina oder was ist eigentlich eine Vulva und so, und kannte aber vielleicht das Wort vorher noch gar nicht, aber bei ihr findet man das dann irgendwo in dem Riesenangebot. Und ich würde einfach sagen, dass Lacey eine darin ermutigt und bestärkt darin, dass man sich selbst und auch die eigene Sexualität ernst nimmt, dass es ruhig etwas ist, über das man nachdenken darf, aber gleichzeitig halt auch mit sehr viel Lust und Humor und auch genießen und so. Und ich glaube, das ist einfach viel wert, was sie da macht. Das waren also zwei unserer Lieblings-YouTube-Channels, der Idea-Channel mit Mike Runietta und Lacey Greens Sex Positive. Unsere nächste Folge wollen wir zu Bösewichten machen. Bösewichten in verschiedenen Serien, die wir so schauen. Sicher dabei ist schon mal Daredevil. Bis dahin alles Gute und viel Spaß mit YouTube.